1 Live. Infos. Mit Andi Schmidt und Sarah Balkowski um 10 Uhr. Ronaldo muss Millionenstrafe zahlen. Fernbustickets werden teurer. Und das Wetter mit Wolken und Sonne. Steuerhinterziehung. Bei der Fußball-WM hat Portugals Spieler Cristiano Ronaldo noch einen erfolgreichen Start hingelegt. Mit 3 Toren hat er einen Spaniensieg verhindert. Kurz vorher konnten sich seine Anwälte offenbar mit der spanischen Justiz einigen. Hier sind die Einzelheiten. Vielleicht hat Cristiano Ronaldo beim 3:3 gegen Spanien so gut gespielt, weil er den Kopf frei hatte. Der Prozess wegen Steuerhinterziehung ist wohl geregelt. Ronaldo hat sich nach einem Zeitungsbericht in 4 Fällen schuldig bekannt. Jetzt muss er knapp 19 Millionen Euro nachzahlen. Von der spanischen Staatsanwaltschaft gab es auch noch eine 2-jährige Bewährungsstrafe obendrauf. Die spanische Staatsanwaltschaft hatte Anzeige gegen Ronaldo erstattet, nachdem mehrere Medien über die Steuertricks von ihm berichtet hatten. Ronaldo soll Einnahmen aus Bildrechten bewusst falsch versteuert haben. Preisanstieg. Fernbusfahren ist teurer geworden. Das Marktforschungsinstitut IGES sagt, dass der Durchschnittspreis für einen Kilometer in den letzten 3 Jahren um etwas mehr als 1,5 Cent gestiegen ist. Für die Strecke Köln-Berlin wäre das eine Erhöhung im Schnitt um knapp 9 Euro. Die Experten sagen aber auch, dass die Preise nicht mehr viel steigen werden, denn Fernbusse müssten immer billiger sein als die Bahn, sonst würde niemand mehr mit ihnen fahren. Angriff. Das Auto von Fußballnationalspieler Ilkay Gündoğan ist demoliert worden und eine Scheibe eingeschlagen worden. Der Fußballer hat bei der Polizei in Köln Anzeige erstattet, auch der Staatsschutz ermittelt. Denn der Angriff könnte mit dem umstrittenen Treffen von Gündoğan mit dem türkischen Präsidenten Erdogan zusammenhängen. Bei einem Testspiel war Gündoğan daraufhin von vielen Zuschauern ausgepfiffen worden. Unterschriftenaktion. Eine Volksinitiative will Radfahren in NRW besser machen. Dazu startet sie heute eine Unterschriftenaktion. Ziel ist es, dass der Landtag sich mit dem Thema befasst. Die Organisatoren der Volksinitiative wollen, dass die Politik unter anderem mehr Geld für Fahrradwege ausgibt. Sie hoffen, dass dadurch mehr Menschen statt dem Auto das Rad benutzen. 1 Live. Sektorwetter. Sonne und Wolken wechseln sich heute ab. Später kann es auch mal ein paar Schauer geben. Es ist aber meistens trocken. In Erftstadt 22 Grad, Castrop-Rauxel, Lippstadt, Leverkusen und Rheine kommen auf 23. Morgen mehr Wolken, aber trocken, 17 bis 22 Grad und der Montag wird so ähnlich. Stauschau. Hier steht ihr am längsten. A3 Arnhem Richtung Oberhausen zwischen Hünxe und Dienstlaken Süd. Etwa eine halbe Stunde plus. Es gibt 8 Kilometer Stau wegen Bauarbeiten. Ist nur eine Spur frei. A3 Frankfurt Richtung Köln zwischen Rösrath und Dreieckholmer. Plant da mal eine Dreiviertelstunde obendrauf. 10 Kilometer Stau wegen Bauarbeiten und auch da nur eine Spur frei. Die A3 Köln Richtung Oberhausen ist zwischen Kreuz Kaiserberg und Kreuz Oberhausen West wegen Bauarbeiten bis Montagmorgen gesperrt. Zurzeit gibt es 4 Kilometer Stau und etwa eine halbe Stunde plus da. A40 Duisburg Richtung Venlo zwischen Neukirchen-Flünn und Kerken 20 Minuten plus 4 Kilometer Stau. Und die A59 Köln-Düsseldorf ist in beiden Richtungen zwischen Kreuz Leverkusen West und Dreieck Monheim Süd bis Montagmorgen gesperrt. 1 Live. Mit Franziska Nieser und Tillmann Kölner. Moin. Guten Morgen. Kauft man sich Karten für einen Kinofilm, dessen Namen man nicht aussprechen kann? Welchen? Ja, ich weiß den nicht. Hereditary? Hereditary? Hereditary, glaube ich. Hereditary. Ja, so heißt der neue Thriller, der seit Donnerstag im Kino läuft. Ob ihr überhaupt Karten für den kaufen wollt, also ob ihr den überhaupt aussprechen müsst, dann, ja, das checken wir gleich hier mit Kinomann Marcel Emmel. Somebody. mit Franziska Nieser und Tillmann Kölner. Spanien gegen Portugal geguckt. Ich. Und jo, das weiß ich mittlerweile. Und wer sagt, boah, nur weil jetzt WM ist, muss man auch nicht ausrasten und jedes Spiel gucken. Für die haben wir eine Alternative. Für mich klingt das eher wie das Geheule von Brasilien nach dem 1:7 gegen Deutschland. Ja, es geht aber nicht um Fußball. 1Live-Kinomann Marcel Emmel, was hast du uns diese Woche mitgebracht? Das ist Hereditary. Hereditary. Ein kleiner Zungenbrecher schon im Titel und im Film selbst zerbröselt dir dein Hirn auch so ganz langsam. Eine eigentlich ganz normale Familie trauert um die Oma. Es ist tröstlich, hier heute so viele fremde Gesichter zu sehen. Meine Mutter hätte das sehr bewegt, auch wenn es sie stutzig gemacht hätte. Meine Mutter war eine sehr verschwiegene und distanzierte Frau. Oha, da auf der Beerdigung in der Kirche wirkt das alles schon irgendwie so ein bisschen, sagen wir mal, komisch. Und der Sound, also die Musik im Hintergrund ist so ein bisschen Psycho-mäßig, ne? Also irgendwie ein bisschen spooky. Und es wird noch viel, viel schlimmer. Mit diesem Tod der Oma kommt eine Tragödie nach der anderen und es kommt eine Fremde, die sagt, wisst ihr was, die Oma ist gar nicht tot. Mir gefällt das nicht, Dad. Mir gefällt das nicht. Was passiert hier? Peter! Erhebst du wieder deine Stimme gegen mich? Ich bin deine Mutter. Mom, was passiert hier? Wow, Exorzist 13. Lass es mich so ausdrücken, der absolute Irrsinn bricht aus. Ich will gar nicht zu viel verraten, aber nochmal, dieser Film frisst sich so ganz langsam ins Hirn. Ich hatte irgendwann gar keine Ahnung mehr, was dieses ganze krasse Zeug da soll, was ich denken soll. Richtig übel. Also übel jetzt im Sinne von Splatter, Blut, Gewalt oder was? Oder also einfach Horror, Schock? Genau das ist es. Es ist jetzt nie überblutig oder so, ist trotzdem erst ab 16 freigegeben, weil es so eine Mischung aus Horror und noch viel mehr abgefahrenen Psycho-Elementen ist. Hat mich völlig platt gemacht. Ich bin aus dem Kino gekommen und wusste ehrlich nicht, ob das jetzt eine Sensation oder totaler Bullshit ist. Mittlerweile bin ich fasziniert. Krass abgedrehte Story, wahnsinnig gut gespielt. So eine eklig gute Horrorstimmung. Die einen werden Hereditary lieben und die anderen sicherlich abgrundtief hassen. Das ist so ein Film, der mich noch lange beschäftigt hat und mit dem man auch mit Freunden danach immer noch ordentlich diskutieren kann. Das macht Bock. Ähnlich wie beim Fußball, ne? So ist es. Hereditary, seit dieser Woche im Kino. Empfehlung von Marcel Emmel, wenn ihr keinen Bock auf Fußball habt. Kino in 1 Live. Guess it's true, I'm not good at a one-night stand. But I still need love, cause I'm just a man. These nights never seem to go to plan. I don't want you to leave, will you hold my hand? Oh, won't you stay with me? Cause you're all I need. This ain't love, it's clear to see. But darling, stay with me. Why am I so emotional? No, it's not a good look and some self-control. And deep down I know this never works. But you can lay with me so it doesn't hurt. Oh, won't you stay with me? Cause you're all. Mit Franziska Nisa und Tillmann Kölner. I don't like your little games. Don't like your tilted stage. The role you made me play. The fool, no, I don't like you. I don't like your perfect crime. How you laugh when you lie. You said the gun was mine. Cool. No, I don't like you. But I got smarter, I got harder in the nick of time. Honey, I rose up from the dead, I do it all the time. I got a list of names and yours is in red underlined. I check it once, then I check it twice. Oh, look what you made me do. Look what you made me do. Look what you just made me do. Look what you just made me do. Look what you made me do. Look what you made me do. Look what you just made me do. Look what you just made me do. I don't like your kingdom keys. They once belonged to me. You asked me for a place to sleep, locked me out and threw a feast. What? The world moves on another day, another drama, drama. But not for me, not for me. All I think about is karma. And then the world moves on, but one thing's for sure. Maybe I got mine, but you'll all get yours. Check it once, then I check it twice. Oh, look what you made me do. Look what you made me do. Look what you just made me do. Look what you just made me do. Look what you made me do. Look what you made me do. Look what you just made me do. Look what you just made me do. I don't trust nobody and nobody trusts me. I'll be the actress starring in your bad dreams. I don't trust nobody and nobody trusts me. Be the actress starring in your bad dreams. I don't trust nobody and nobody trusts me. I'll be the actress starring in your bad dreams. I don't trust nobody and nobody trusts me. I'll be the actress starring in your bad dreams. I'm sorry, the old Taylor can't come to the phone right now. Why? She's dead. Oh, look what you made me do. Look what you made me do. Look what you just made me do. Look what you just made me do. Look what you made me do. Look what you made me do. Look what you just made me do. Look what you just made me do. Look what you made me do. Look what you made me do. Look what you just made me do. Look what you just made me do. Look what you made me do. Look what you just made me do. Taylor Swift ist das in 1 Live. Wenn ihr heute mal so anderthalb Stunden Zeit habt, dann schreibt doch einfach mal einen Hit, ne? So wie Welshly Arms aus Ohio das gemacht haben mit Sanctuary. So Sanctuary is one of the quickest songs. Sanctuary war einer der schnellsten Songs, den wir fürs Album gemacht haben. Ich glaube, der war nach 1,5 Stunden fertig geschrieben und arrangiert. Jo, jetzt kommt hier Musikpolizei-Oberhauptkommissar Tilman Kölner. Schön, dass du dich selber so ankündigst. Mulizei auch vor allen Dingen. Musikpolizei wollte ich sagen. Und sagt, das war vielleicht so einfach, weil das klingt doch schon sehr nach einem Song, den wir alle ziemlich gut kennen. Rooftop von Nico Santos. Ja, vor allem dieses Klavier, aber eben auch die komplette Akkordfolge ist da doch sehr ähnlich. Aber das ist Zufall, sagt Welshly Arms Sänger Sam. I guess it is a coincidence just because his song came out, I think, around the, like right before we put out our record. So we had clearly both recorded those songs before we had heard each other's songs. Mhm. Rooftop ist nämlich genau zur gleichen Zeit rausgekommen wie das Album von Welshly Arms. Und sie haben Nico Santos exakt an dem Tag getroffen, als ihr Song Sanctuary rausgekommen ist. Und er hat ihnen dazu gratuliert. Und erst dann hat ihnen jemand gesagt, dass die Songs durchaus ähnlich klingen. The first time I met Nico was the day that Sanctuary came out. I think Rooftop had been out for just a little bit. And he came up and said, dude, I just heard your song Sanctuary. And he's like, that's such a great song, man. Congratulations. Like, and then someone kind of pointed out, like, oh, that sounds very similar. Mm-hmm. Okay, aber Welshly Arms sagen eben auch, das ist so in der Popmusik. Da gibt's dann schon mal ähnliche Akkordfolgen, aber das Gefühl ist ja doch auch immer ein anderes, ne? You hear that a lot in popular music. You know, there's a reason for certain chord progressions and different things like that. But the context of the song is so different. The feel of the song. I think Rooftop's a great song. Also, sie finden Rooftop super und Nico Santos findet Sanctuary von Welshly Arms super. Ihr vielleicht auch. Jetzt für euch hier in 1 Live. When the darkness don't let you sleep, I'ma hold you close. When the space is all you need, I can let you go. And Franziska Nisa und Tillmann Kölner. Don't want to meet your daddy. Oh, oh, just want you in my caddy. Oh.

step I take, everywhere I go, I see your face, unforgettable. Every heart you break, you will never know. I see your face, unforgettable. Robin Schulz in 1 Live. Ich muss was gestehen, um 10.34 Uhr an diesem Samstagvormittag. Ich habe den neuen Freund meiner Ex-Freundin gestalkt. Den neuen? Ja. Gut. Ja, den neuen vielleicht. Aber was interessiert mich der alte Freund? Oder, ja, geht dich interessiert der alte Freund, weil du warst ja der alte Freund. Aber das ist eigentlich Ich habe den alten Freund von meiner Ex-Freundin, also mich, gestalkt. Nee, wie seht denn ihr das? Guckt ihr euch das Facebook- oder Instagram-Profil von dem oder der Ex eures aktuellen Partners an? Ja, die sah schlechter aus als ich. Dann dachte ich mir, nee, brauche ich nicht. Ach, damals hat man sich sowas ja erzählt. Dann hat man einfach mal geguckt und irgendwie hat man den Leuten dann natürlich gefolgt, weil man wissen wollte, was sie machen. Aber jetzt hat man sie halt noch nicht entfollowt. Ich bin mit meinem Freund jetzt so 3 Jahre zusammen. Ja, und ich vertraue ihm auch eigentlich. Die Freundin wohnt auch gar nicht in der gleichen Stadt, aber ich habe mir einfach mal so ein Fake-Profil. Meine Freundin hat mir das eingerichtet. Und dann gucke ich mal regelmäßig, was er da für neue Fotos hat und mit wem, ob sie einen neuen Freund hat. Ich habe ihm mal gesagt, ich hör auf damit, aber ja. Ich habe nicht das Interesse, da irgendwie mehr zu erfahren, als das, was mein aktueller Partner mir erzählt. Das reicht mir dann aber auch. Ich habe natürlich die Ex-Freundin meines Freundes gestalkt. Jedoch hatte ich einen Namen, aber ich wusste nicht genau, wie ich sie finden soll. Da braucht man aber auch viel Zeit, oder? Ja. Den oder die Ex vom aktuellen Partner im Netz auschecken. Habt ihr das schon mal gemacht? Habt ihr da vielleicht sogar mal ein bisschen übertrieben? Oder ist euch das völlig wurscht? Schreibt eine WhatsApp an die 0221 567 89 111. I found peace in your vibes. Can't show me there's no point in trying. I'm at one, and I've been quiet for too long. I found peace in your vibes. Can't show me there's no point in trying. I'm at one, and I've been silent for too long. I think too much and I hate it. I'm so used to being in the wrong. I'm tired of caring. Loving never gave me a home. So I sit here in the silence. I found peace in your vibes. Can't show me there's no point in trying. I'm at one, and I've been quiet for too long. I found peace in your violence. Can't show me there's no point in trying. I'm at one, and I've been silent for too long. Mit Franziska Nisa und Tillmann Kölner. I want you by my side, so that I never feel alone again. They've always been so kind, but now they've brought you away from me. I hope they didn't get your mind. Your heart is too strong anyway. We need to fetch back the time they have stolen from us. Love. Live. So, damit es jetzt auch alle mitbekommen haben, ja? Und auch Franziska Niesa hier morgen nicht wieder ins Theater geht oder einen Waldspaziergang macht oder sowas. Wenn alle vor der Glotze sitzen, Franzi, morgen... Dann ist es so schön ruhig überall. 17 Uhr, also 5 Uhr nachmittags, Deutschland gegen Mexiko in Moskau. Ja, ich habe mich ja auch ein bisschen eingelesen ins Thema, weil ich bisschen eine Fußball-Null bin oder mich sonst nicht so viel damit beschäftige. Mexiko wird ja schon auch als starker Gegner gehandelt. Ach, ne? Guck, was aber alles weiß. Eventuell sind die auch nicht so optimal vorbereitet. Hashtag Sexskandal im Trainingslager. Ja, unser weißer Brasilianer Ansgar Brinkmann hat sich natürlich auch damit beschäftigt. 1 live. Elva. Der weiße Brasilianer. WM-Auftakt. Die deutsche Mannschaft spielt gegen Mexiko. Wir haben eine fußballerisch wirklich gute Mannschaft. Und wir müssen Lösungen finden. Die Mexikaner haben sich auch optimal vorbereitet auf die WM. Chicharito hat Geburtstag gehabt, er hat die ganze Mannschaft eingeladen und 25 Escort-Damen. Die Party soll 24 Stunden gedauert haben. Optimale Vorbereitungen auf das Deutschlandspiel. 24 Stunden mit 25 Hostessen. Leute, ich bin mir sicher, das hat Kraft gekostet. Ich kann mich auch an ein Trainingslager erinnern mit Arminia Bielefeld. Ich hatte auch Geburtstag. Ich habe auch ein Mädel eingeladen auf mein Zimmer und der Trainer Benno Müllmann hat mir ausrichten lassen. Ich möge doch wirklich die weibliche Begleitung aus dem Hotel entfernen, weil Arminia Bielefeld hat nur für uns Fußballer gebucht. Irgendwann hat dann der Trainer gesagt zu meinem Kapitän, zu Detlef Dammeyer, Jungs, geht mal zum Ansgar, der hat Frauenbesuch, die müssen sofort das Hotel verlassen. Da hat Detlef Dammeyer geantwortet, Trainer, Sie sind doch der Trainer, ne? Da gehen Sie mal schön selber hin. Und da hat Benno Müllmann wirklich wortwörtlich gesagt, da gehe ich nicht rein, ich lasse mir doch nicht aufs Maul hauen. Da kann ich aber echt froh sein im Nachhinein, dass der mich nicht nach Hause geschickt hat. Also da sind die mexikanischen Spieler ja ein bisschen cleverer. Der Chicharito zumindest, der lädt die ganze Mannschaft ein, weil... Alle können sie nicht nach Hause schicken.

Live ist hier mit Jason Derulo, Breathing oder wie Yogi Löw das machen würde. Oh Mann, ey, von den Infos noch Stargazing, Kygo. Reklame. Wer die Welt mit Kinderaugen sieht, der weiß, worauf es ankommt. Zum Beispiel auf Bierbaumwolle. Deswegen gibt es ab Montag, den 18.06. exklusiv bei Aldi die Kinderkollektion With Love bei Dana Schweiger. Zum Beispiel eine Mädchentunika in verschiedenen Größen und Farben für nur 7,99 €. Jeden Tag besonders. Einfach Aldi. Woran denkst du bei Tor? Oder Tor! Fußballfan oder nicht, bei diesen Angeboten jubeln alle. Entdecken Sie die neuen Hyundai Passion Sondermodelle wie den Hyundai i30, den Tucson und viele andere. Alle mit einzigartiger Ausstattung, 5 Jahren Garantie ohne Kilometerlimit und bis zu 4.000 € Aktionsprämie. Feiern und jubeln Sie mit bei den Hyundai Weltmeisterwochen vom 11. Juni bis 15. Juli bei Ihrem Hyundai-Partner. Mehr unter Hyundai.de. Volltreffer landen. Jetzt bei Galeria Kaufhof. Je 20 € Einkaufswert in den Filialen gibt's die Chance auf tolle Gewinne. Wie Länderspieltickets, Adidas WM-Bälle und über 1000 Adidas DFB-Trikots. Infos online. Jetzt tolle Sofort- und Hauptgewinne bei Galeria Kaufhof. Mama, warum schreit Papa die Leitplanke an? Wegen dem Stau. Ich könnte Mama. Liebe Autofahrer, sagen Sie jetzt Tschüss Stau, Hallo Sparpreis und reisen Sie mit der Bahn schon ab 19,90 € entspannt durch ganz Deutschland. Nur solange der Vorrat reicht. für alle, die Highspeed lieben. Surfe mit bis zu 100 Mbit pro Sekunde VDSL Power schon ab 19,99 Euro in den ersten 12 Monaten. Zu Hause surfen ohne Grenzen. Jetzt in deinem Vodafone Shop und auf vodafone.de. Ich bin's, euer Atze. Nur mal ganz kurz. Der neue Brutzler ist da. Der Brutzler Schaschlik-Style. Die Weltmeister-Edition. Nur echt in der goldenen Packung. Und nur für kurze Zeit. Nur für euch. Der Brutzler Schaschlik-Style. Mann, ist das eine Wurst. Ich bin's, dein Auto. Dieser große Van, der immer zu dir gehalten hat, als die Kinder noch im Haus waren. Glaubst du, ich merk nicht, wie du jüngeren Autos hinterher guckst? Was läuft denn da? Du willst doch nicht etwa... Schnell dein Auto verkaufen. Heute kostenlos bewerten lassen und morgen an geprüfte Händler verkaufen. Jetzt auf mobile.de Motorverkauf. Die Samstagskracher bei Netto Markendiscount. Frische Aktion! Mit Blumenkohl. Aus Deutschland. Das Stück für... 2 Euro? Nee, für nur 99 Cent. Dann geh doch zu Netto! Zusammen im tropischen Badeparadies planschen oder Seilbahn rutschen. Sagen Sie ja zu einem Urlaub voller Überraschungen. Im eigenen Ferienhaus mitten in der Natur bei Centerparks. Jetzt Last-Minute-Sommerurlaub ab 279 Euro buchen. Im Reisebüro oder auf centerparks.de. Centerparks. Endlich nur wir. Tor für Deutschland! Tor, Tor, Tor! Nur mit dem neuen Sky Q siehst du die FIFA-WM 2018 in Ultra-HD. Das neue Sky Q ist jetzt für alle neuen Sky-Kunden inklusive. Dazu bekommst du im ersten Jahr 50% auf deine Wunschpakete. Und das alles ohne Aktivierungsgebühr. Nur auf sky.de. Auch Feierabend, das ist ja zum Einschlafen. Die Kopfkissen liegen vorn, die Matratzen bäumen sich aber auf. Der Schrank rückt ins Zentrum, das Doppelbett macht das Spiel breit. Und was ist mit dem Nachttisch los? Auf allen Vieren steht er auf dem Platz und lässt sich von dem Bettläufer tollen. Wir gehen zurück zur Werbung. Hardeck dich ein mit kostenloser Lieferung und Montage. Die perfekte Aufstellung zur WM. Woanders kaufen lohnt sich nicht. Mehr unter hardeck.de. Ich heiße Kathi und komme aus Herten. Ich bin Dominik aus Lüchen. Hi, ich bin die Aisha aus Düsseldorf. Ich bin Niklas aus Iserlohn. Ich bin die Anna aus Duisburg. Der Sektor. 18 Millionen Menschen. Was uns verbindet? Zusammen wollen wir eine gute Zeit haben. Wir gehen mega! In eurer Stadt. Deswegen sind wir wieder in Paderborn. Ich mag die Moderatoren alle unheimlich gerne. Sie sind aber einfach genauso, wie sie rüberkommen im Radio. Super sympathisch, man gehört schon so ein bisschen dazu. Und zusammen vom Radio. 1Live ist ja schon überall dabei. Höre ich den ganzen Tag bei der Arbeit. 8 Stunden am Stück. 1Live zu hören, ist für mich dieses Zuhausegefühl. 1Live bringt den Sektor zusammen. Auch das ist ein Auftrag des öffentlich-rechtlichen Rundfunks. Wir sind deins. 1Live. Let's make up our own minds. We've got our whole lives. Let's see and decide.